Fünf Finger machen eine Hand. Wer einen Mörder sucht, muss nach fünf Fingern suchen, die eine Hand machen, die schießen kann. Nummer 18 war das letzte Haus in der Straße. Es hatte die abgeblätterte Ehrbarkeit einer gefallenen Frau aus Victorias Tagen. Die Säulen an der Tür waren eine freie Übersetzung aus dem Griechischen. 52 Stufen. Und ich stand vor einer Tür, deren Schöpfer offenbar dem rechten Winkel nichts hatte abgewinnen können. Der Name auf dem Messingschild war Grünspan bewachsen. Der Klingelknopf sah aus wie das Auge eines ausgestopften Fisches. Er klemmte. Also klopfte ich. Wum, wum, wum, Gewichtgeschläge hier, verteilt die Hand. Wer ist denn das im Beelzebubs Namen? Was wünschen Sie? Ich möchte Mrs. Bracegirdle sprechen. Sie ist nicht da. Wann kommt sie zurück? Wenn ich das wüsste. Letztes Mal sagte sie in 3 Tagen und weggeblieben ist sie 4 Monate. Aha. Wer kümmert sich denn dann um den Stall hier? In Zeiten ihrer Abwesenheit habe ich gewisse beschränkte Vollmachten. Wenn Sie also Schulden bei ihr haben sollten? Nein, habe ich nicht. Oder an einem Zimmer interessiert sind? Oh, danke, nein. Oder wenn Sie zum Beispiel an einer Information interessiert wäre. Information welcher Art? Information über jemanden, der spurlos aus diesem Etablissement verschwunden ist. Von hier verschwinden Leute Tag aus, Tag ein. Wir sind die reinste Durchgangsstation. Die betreffende Durchgängerin heißt Gay Simpson. Sie kommen wohl besser mal mit. 3. Tür links. Interessante Wandbespritzung. Napalm? Wer sind Sie? Ich heiße Steve Gardner. Privatdetektiv? Ohne Detektiv. So. Also, Gay Simpson. Polizei erschien natürlich. Großer Aufmarsch. Die haben nichts gefunden. Aber wer? Kann ich Ihnen trauen, ist die Frage. Sie können. Also gut. Sehen Sie, nachdem das Mädchen eine Woche lang nicht mehr nach Hause gekommen war, wurde Mrs. Bracegirdle unruhig. Ich schlug vor, zunächst in ihrem Zimmer etwas genauer nachzusehen. Die Miete war bezahlt. Über Pflicht und Gebot hinaus. Bis Ultimo. Weiter. Ja, aber nichts kam zutage. Jetzt bleibt uns nur die Polizei, sagte ich. Und während Mrs. Bracegirdle zum Telefon ging... Sahen Sie noch etwas genauer nach? Ja. Bei der Gelegenheit fand ich die Brieftasche. Und was machten Sie? Tja, ich hob sie auf und nahm sie an mich. Sie lag in einer Ecke auf dem Boden, verstehen Sie? Ich verstehe sehr wohl. Eben. Dann erschien die Polizei und in all dem Getue und Getümmel vergaß ich sie ganz und gar. Bis heute? Ja. Ich glaube, jetzt nehme ich sie an mich. Ich weiß nicht. Liebhaberwert, compris? Ja, in dem Fall. Danke. Enthält kein Geld? Nein. Enthielt auch nicht? Nein. Wir sollten keine Trübung unseres harmonischen Verhältnisses zulassen, oder? 16 Pfund ungefähr. Okay, die sind Sie mir wert, mein Freund. Mir nicht? Im Augenblick nein. Aber falls ich nochmal auf Sie zurückkommen muss... Wissen Sie, wo Sie mich finden? Und ich frage nach... Todd ist mein Name. T-O-D. Ich stieg die Treppen wieder hinab. Durch Geruch von sich an Kohlresten gütlich getan habenden Katzen. Draußen legte sich Nebel um die Kehle der Stadt. Und der alte Bettler hatte die Mülltonne für sich allein. Am Randstein parkte ein Wagen. Als ich herankam, stieg ein Mann aus. In Zivil. Warum immer die Verkleidung? Warum tragen sie nicht scharlachrote Mützen, Paletots in Warnorange und schwarz-weiß gestreifte Stiefel? Mr. Gardner? Ja? Inspektor Gordon würde Sie gern sprechen. Ich kenne keinen Inspektor Gordon. Sie kennen ihn, Sir. Also gut, ich kenne ihn. Aber was wir uns zu sagen haben, ist längst gesagt. Ich glaube nicht, Sir. Wo ist er? Im Wagen. Dann wollen wir mal sehen, wo ihn der Schuh drückt. Sehr vernünftig, Gardner. Hat er unseren Abschied für dauerhafter gehalten? Seit wann sind Sie Optimist? Steigen Sie ein. Also, Stuart, fahren Sie uns zur Gemäldegalerie. Ein kulturhaltiger Tag, wahrlich. Erst ein Halunke, der elisabethanische Dramen zitiert, dann ein Kriminalbeamter, der mich zu bildender Kunst verschleppt. Bisschen viel. Wohlgefedert, weichgesteuert erreichten wir rasch Kelvin Grove. Durch die Schwingtür ging's, durch die Halle, hinauf ins Obergeschoss. Und die ganze Zeit über sprach der Inspektor kein Wort. Dann blieben wir stehen am Eingang der Galerie. Und ich sah ein Bild vor porzellanblauer Wandbespannung. Und zwar den Christus des heiligen Johannes vom Kreuz von Salvador Dali. Faszinierend. Sie haben weniger dafür übrig, ja? Eine zur Haarcreme-Reklame verunglückte Blasphemie, wenn Sie mich fragen. Ich finde es ein wunderbares Gemälde. Komme oft hierher, sitze stundenlang davor. Naja, ich bin auch ein sozusagen religiöser Mensch. Sie nicht, wie? Schlimm? Jeder muss nach seiner Fasson selig werden. Nur bin ich für Konsequenz. Aha. Und es erscheint mir nicht konsequent, wenn Sie die weite Reise von London nach Glasgow machen, um nach der Bibel zu handeln. Nach der Bibel? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der smarte Polizist klopft auf den Busch, wie? Und das habe ich nicht nötig. Ich weiß alles über Sie und Gay Simpson. Wie sagten Sie? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ja. Sie glauben also, sie ist tot? Wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, ja. Keine Angst, wir finden sie. Und den oder die Verantwortlichen. Ist unser Job, Gardner. Mit dem verstehen wir uns. Also gehen Sie aus dem Schussfeld. Aber warum das ganze Trara? Verraten Sie mir das mal. Haben Sie es immer so wichtig, wenn ein Mädchen verschwindet? Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen bereit bin. Verstecken Sie sich doch nicht hinter dem Inspektor, Inspektor. Ach, was für ein Bild, wirklich. Tagelang könnte ich es ansehen. Aber leider habe ich noch anderes zu tun. Kann ich Sie irgendwo absetzen? Ja, wenn Sie wollen. In der Gegend des Gorman Arts Center. Das liegt nicht gerade auf meinem Weg und außerdem... Und außerdem? Ach, Harab Tu Santanoe, aber Kialgarain. Zweifellos ein altgälisches Sprichwort. Ich habe nur gesagt, Sie waren nicht so stille, als jedem sein Verstand zugemessen wurde. Weil ich zum Gorman Arts Center will? Gardner. In Ihrer Begeisterung für diesen Jammerschinken hier halten Sie sich wohl für den einzigen Kunstbeflissenen. Zum Gorman Arts Center, was? Wenn Sie den Ausdruck Jammerschinken verzeihen. Ich kann nichts weniger ausstehen, Gardner, als in den Wind zu reden. Warum lassen Sie es dann nicht? Gut, das war's dann. Machen Sie, was Sie wollen. Aber gewarnt habe ich Sie. Er setzte mich also nirgendwo ab. Er ließ mich stehen. Und ich marschierte perpetuus durch die hohen Straßen und überlegte, wer bin ich? Und wie viele Finger sind 5? Und wie steht es um den Dollar in Hongkong? Und solches Zeug. Glasgow hat jede Menge schöner alter Häuser, denen so langsam zu viel passiert ist. Das Gorman Arts Center befand sich in einem derselben. Es nahm das ganze Parterre ein. Eine Flucht großer Räume, nackt, kahl, spartanisch. An den Wänden hier und dort ein paar halbherzige Gemälde. Auf dem mottenzerfressenen Filz eines Wandbretts Mitteilungen in verschiedenen Wellungsstadien. Betreffend ausstehende Beiträge und nicht im Proberaum zu hinterlassende Kaffeetassen. Außerdem die Warnung, dass Fergus Jenkins heute Abend, ob es stürmt oder schneit, eigene Gedichte zum Vortrag zu bringen gedenke. Im Übrigen war unübersehbar der siegreiche Vormarsch von Spinnen. und auf dem Klo unter den Graffiti hatte jemand vermerkt: Diese Wand ist demnächst als Paperback erhältlich. Als ich schon dachte, die Künste seien hier bereits ausgerottet, taucht aus einer dunklen Ecke plötzlich ein junger Mann auf. Er trug eine sehr rote Jacke und ein senfbraunes Hemd mit ringelgemusterter Op-Art-Krawatte. Dazu lila Hosen und Stiefel mit hohen Absätzen. Sein Haar fiel ihm über die Schultern. Und eins seiner Ohren schmückte ein goldener Ring. Was suchen wir, Jim? Sie haben einen Ohrring verloren. Sie gehören doch nicht hierher. Wohin gehören Künstler schon? Sie wollen doch was. Glauben Sie? Ja, glaube ich. Und ich möchte wissen, was. Roll den Ärmel auf. Hey, langsam. Ärmel aufrollen, habe ich gesagt. Schnüffeln, ne? Ärmel. Da, Meister. Ich bin sauber. Wie man's nimmt. Sie sind ein neuer Sie. So? Euch Giftjäger kenne ich doch sonst alle. Seit wann nicht mehr? Seit Monaten, Jim. Seit Monaten. Halt langsam bei dir. Meine schlechte Konstitution, Jim. Und du heißt? Smith. Tommy Smith. Sind Sie von London? Möglich. Großratsiereingang. Woher soll ich das wissen? Sie sind doch ein Polyp, oder? Nein. Du hast aber einen gefährlichen Humor, Jim. Richtig. Und nichts hier zu suchen, Jim. Das überlass mal mir und hör auf, mich Jim zu nennen. Trotzdem ist nichts für dich hier. Gay Simpson sagte genau der richtige Platz. Du kennst Gay Simpson? Hm? Ja, gut. Irrer Vogel, die. Warum? Erzähl mal. Ich sag doch. Irrer Vogel. Ist das alles? Von mir aus, ja. Wie werde ich Clubmitglied? Kostet eine Guinea. Die treibe ich noch auf. Abends ist immer so eine reife Puppe da. Die ist dafür zuständig. Mit der sprich. Hört sie auf einen Namen? Oder hat sie eine Nummer? Oder trägt sie oben ohne? Oder ist sie hellsichtig und weiß, dass ich sie suche? Frag nach Daisy. Sonst noch was? Nein. Und deinerseits? Nur eins, Jim. Wann immer du was willst, komm nicht zu mir. Er starkste davon. Ein kleiner Möchtegern-Hippie, unbeleckt von Hippie-Sanftmut. Make love, not war. Aber wie er mir aussah, vermochte er sowieso weder noch. Ich ging zu meinem Hotel zurück und legte mich aufs Bett und starrte auf die Decke und dachte an die vielen angestarrten Decken. Nachdem ich die Decke auswendig konnte, fiel mir ein Mann ein, der seinen Namen T.O.D. schreibt, aber nicht ausgesprochen haben will wie tot. Und ich durchsuchte die Brieftasche. Alles, was sie enthielt, war ein Pfandschein und eine Fotografie. Zwei Menschen auf einer Straße. Der eine war sie. Sie lachte jemanden an, der nicht zu sehen war. Nicht mehr. Denn der jemand war herausgeschnitten, ganz, bis auf ein Stück Arm. Ha, typisch für sie, das Bild. Geht lachend die Straße entlang mit einem Stück Männerarm. Mitten in solcherlei Gedanken klingelte das Telefon. Ja, hier ist Steve Gardner. Das weiß ich. Wer spricht denn da? Tut nichts zur Sache. Eine enorme Stadt. Sorgt für individuelle Betreuung der Besucher, wie? Okay, okay, ich bin einer der witzigsten. Sagen Sie Ihren Vers. Ich rufe nur im Auftrag an. Wessen? Einer Dame. Ich kenne nicht viele Damen. Könnten Sie sie aus der Anonymität hervorholen? Gay Simpson. Sie sagten doch Dame. Seien Sie nicht so bitter, Mr. Gardner. Also, was wollen Sie? Nicht ich. Die Dame. Was will die Dame? Dass Sie nach London zurückfahren. Es tut ihr leid, dass Sie sich ihretwegen so viel Mühe gemacht haben. Jetzt sagen Sie nur noch den Spruch, hat sie allein gedichtet. Sie schämt sich. So sehr, dass ich sie gar nicht sehen möchte. Ach nein. Mr. Gardiner? Wer hat Ihnen gesagt, wo ich erreichbar bin? Auch die Dame. Sie sind ein Gewohnheitsmensch, Mr. Gardiner, haben wir gehört. Sie steigen immer im selben Hotel ab. Ah, das muss ich mir merken. Kann ich also der Dame mitteilen, dass Sie Ihrem Wunsch folgen werden? Sie können der Dame mitteilen. Ich möchte derartige Wünsche persönlich vorgebracht hören. Also, Mr. Gardiner... Sie sind nicht zufällig der Mann, der aus dem Bild rausgeschnitten ist? Nein. Aber Sie wissen von der Fotografie. Ich weiß sozusagen alles. Eine Beleidigung meiner Intelligenz belebt meine Kräfte ungemein. Ob Mrs. Bracegirdle derzeit im Lande war oder nicht, sie musste im Telefonbuch stehen. Ihr dramenversierter Untermieter hörte sich an, als strecke sein Namensvetter bereits die Hand nach ihm aus. Klar erinnern Sie sich. Vor ein paar Stunden war ich bei Ihnen. Aber ich... Ich kann ihn nicht fragen. Vorschlag zur Güte. Ich sage Ihnen, wie es war. Sie brauchen nur Ja zu sagen. Weiß schon. Sie haben Anweisung, Bericht zu erstatten, wenn jemand auftaucht, der sich für Gay Simpson interessiert. Und inzwischen haben Sie meinen Besuch gemeldet. Haben Sie auch etwas von der Brieftasche gesagt? Trotz des heroischen Namens? Wer ist es denn, der Ihnen Angst macht? Hängten mich alle ab wie eine Raketenstufe, die Leute. Ich trug's mit Fassung. Ich zog mir eine Krawatte an, auf der ein ganzer Farbenladen explodierte. Und also verkleidet begab ich mich zum Gorman Art Center. Und Daisy. Im Club versammelt fand ich Nahkampfblusen, Mao-Jäckchen, Offiziersmützen, eiserne Kreuze, Pferdeschwänze, Bärte, Jeans und Miniröcke kürzer als die Einkaufsliste eines Rentenempfängers. In diesem Verein wirkte ich mit meinem grauen Anzug außerordentlich exzentrisch. Daisy, der Halbjahrhundertwende gefährlich nahe, flatterte und flitterte. Die Welt ist voller Daisys, die sich mit Hingabe zwischen die Jungen stürzen. In der verzweifelten Hoffnung, dass Jugend noch einmal auf sie abfärbt. Sie wollen also wirklich Mitglied werden? Ja, warum nicht? Naja, Sie sind schon etwas, weil Sie älter sind als die meisten hier. Es ist doch aber kein Jugendclub, oder? Nein. Nur... Na, verzeihen Sie eine ungelernte Bemerkung, aber so alt wie Sie bin ich nicht. Das ist etwas ganz anderes. Ich meine, ich bin hier Sekretärin. Dann wählen Sie mich in den Vorstand und alles ist in Butter. Also hören Sie, Sie geben mir eine Mitgliedskarte, ich gebe Ihnen Geld und das Weitere wird sich entwickeln. Oh nein. Das heißt, ich gebe Ihnen die Karte, aber um Gottes Willen, geben Sie mir kein Geld. Mit Geld bin ich hoffnungslos. Wem soll ich es dann geben? Dann geben Sie es Judy. Wer ist Judy? Judy Clark. Sie macht die Finanzen. Geben Sie es ihr. Gehen Sie zu ihr und geben Sie das Geld und lassen Sie hier rechts auf der Karte unterschreiben. Das bedeutet dann, dass Sie den Beitrag bezahlt haben. Das ist doch höchst einfach alles auf der Welt, wenn man lang genug lebt. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich Judy Clark finde. Sie ist bei der Dichterlesung von Fergus Jenkins. Der Raum am Ende des Korridors. Neben dem obszönen Fresko. Also ging ich den Korridor entlang. Mit züchtig niedergeschlagenen Augen vorbei an dem obszönen Fresko. Und öffnete die Tür zu einem Raum voll Zigarettenqualm und Leuten. In dieser Reihenfolge. Die Leute standen herum oder saßen auf dem Fußboden oder lehnten umschlungen gegeneinander. Jedenfalls sah sich niemand nach mir um, als ich hereinkam. Alles war konzentriert auf einen großen, dünnen, jungen Mann mit langem schwarzem Bart und langem schwarzem Talar und einer Pickelhaube aus dem Weltkrieg I auf dem Kopf. Kindlein, seid leise, leise, hört Fergus des Jenkins fromme Weise. Das nächste heißt, O Mutter, arme Mutter, du wurdest begraben in einer Sonntagsbeilage. Was nichts zu tun hat mit dem Gedicht selbst. Entfremdung. Alles ist allem heutzutage entfremdet. Der Mensch dem Menschen. Der Sänger dem Song. Der Gedichttitel dem Gedicht. Das Gedicht könnte revolutionierend sein. Es reimt sich. Sagt der Teufel zu Gott, da stimmt was noch nicht. In der Welt, die du schufst, da fehlt's an Gesicht. Sag Gott drauf zum Teufel, zwar möchte ich jetzt Ruhe, Aber los, ich mach Adam und Eva machst du. Sagt der Teufel, mein Gott, das ist ja eine Schand. Sieh nur hin, das Gewimmel, ganz außer Rand und Band. Sagt Gott drauf zum Teufel, das war nicht mein Wille. Mach du jetzt die Bombe und ich mach die Pille. Ich ging hinaus und niemand sah sich nach mir um. Und ich stand auf dem Korridor unter dem Fresko und wusste nicht, ob ich für den Teufel war oder für Gott. Dann kam aus der Tür ein Mädchen. Groß, schlank und dunkel. Kühl. Sie trug einen Hosenanzug, dessen Schöpfer bestimmt nicht Mitglied des Gorman Art Center war. Sie sah mich an. Weder feindselig noch freundlich. Kühl. Ach, habe ich wohl schon gesagt. Ich sah Sie hinausgehen. Und ich hielt mich für unsichtbar. Waren Sie schockiert über Fergus' Gedicht? Ich fand es unerträglich traurig. Traurig? Es ist doch schon viel später, als Sie alle glauben. Leute wie Ihr jenkinesischer Fergus. Sie sind Journalist, wie? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Mein Identitätsbewusstsein kommt mir langsam aber sicher abhanden. Jeder, den ich heute treffe, hält mich für etwas anderes, als ich bin. Journalisten haben wir nicht gern hier. Sie kommen angeflitzt, bleiben 2 Minuten, verschwinden wieder und schreiben dann finstere Artikel über die heutige Jugend. Sie sind auf der Seite der heutigen Jugend? Sie natürlich nicht. Ich bin, wie alle, auf der Seite des Jahrgangs, dem ich mich jeweils gegenüber befinde. Warum sind Sie mir gefolgt? Weil Sie ein Fremder sind. Und ich immer gerne weiß, was Fremde hier wollen. Ist Ihr Interesse persönlicher oder offizieller Natur? Sie machen mir Spaß. Immerhin etwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich je anders für Sie interessiert hat als offiziell. Die eigentliche Frage ist erfreulicherweise immer noch unbeantwortet. Wo finde ich eine gewisse Judy Clark? Ich bin eine gewisse Judy Clark. Die Welt ist klein, was? Manchmal zu klein. Ich habe diese Clubkarte hier von einer gewissen Daisy bekommen, die sich vor Geld fürchtet. Sie sollen unterschreiben und ich soll Ihnen eine Guinea geben. Und dann bin ich kein Fremder mehr und Sie brauchen sich nicht mehr für mich zu interessieren. Dann wollen wir mal rasch unterschreiben. So, bitte sehr. Danke sehr. Und hier meine Guinea. Danke sehr. Bitte sehr. Und wohin gehen wir nachher? Zu Ihnen oder zu mir? Lassen Sie mich eine Millionstelsekunde überlegen. Und die Antwort ist weder noch. Die Antwort ist weder noch. Ganz ohne Computer? Ganz ohne. Sie kehrte um zu Fergus Jenkins und seinen entfremdeten Reimen. Und ich blieb stehen. Und speicherte die Weder-noch-Sagerin in meinem Gedächtnis. Groß, dunkel, kühl. Und fragte mich, warum ich sie zu unnötigen Antworten genötigt hatte. Dann streckte ich meinen Kopf in einen anderen Raum, der etwas Ähnliches zu sein schien wie eine Kantine. Und wen sah mein Auge? Daisy. Mit Ausnahme von Geldgeschäften schienen ihre Funktionen jedwedes Gebiet zu umfassen. Tee oder Kaffee? Tee. Der Kaffee ist besser. Würden Sie sagen? Ja, weil ich beide selber braue. So, dein Kaffee. Wer war Gorman und wozu brauchte er ein Art Center? Den gibt es noch. In welcher Eigenschaft? Besitzer von Wettbüros. Viele, viele Wettbüros. Stinkreich. Was Besseres konnte er nicht auf die Beine stellen für euch? Das Haus ist groß. Er hat es uns gekauft und gesagt, jetzt macht mal. Den Künsten muss man Spielraum lassen, ist seine Theorie. Kommt er manchmal hierher? Ja, manchmal. Wenn sie ein Stück aufführen, kommt er mit Judy. Judy Clark? Er ist ihr Onkel. So, der Kaffee. Ich setzte mich mit meiner Tasse an einen Tisch, schlürfte die Brühe vor mich hin und sinnierte über die Künste und Leute mit reichen Onkels. Kurz darauf waren dem pickelhäubigen Fergus offenbar die Gedichte ausgegangen. Und die Bude füllte sich mit Volk, welches mich ignorierte, weil ich fossil mich noch an Zeiten ohne Beatles erinnerte. Und dann stand plötzlich jemand vor mir. Groß und dunkel und kühl. Wissen Sie, was das Nette an mir ist? Dass das ganze Ding hier Ihrem Onkel gehört. Machen Sie mir es nicht schwer. Also schön. Was ist das Nette an Ihnen? Ich bin nicht nachtragend. Fabelhaft. Warum sagen Sie mir es nicht? Was? Warum Sie hier sind? Warum sollte ich nicht hier sein? Weil Sie ein Alleiner sind. Ein professioneller Alleiner. Nicht stets und immer. Gelegentlich lasse ich jemanden bei mir ein. Wie generös? Je nach Bedarf. Und außerhalb der Saison? habe ich meine Erinnerungen. Von denen eine Gay Simpson ist. Falsch. Ungemein viele sind. Wie bringen Sie Gay Simpson und mich in Verbindung? Ich habe Tommy Smith gesprochen. Ah. Tommy misstraut Ihnen, habe ich den Eindruck. Und umgekehrt. Nicht gerade der Typ, den Sie hier kultivieren wollen, oder? Und wenn ich dachte, es könnte eine Art Therapie sein für ihn? Kannten Sie Gay Simpson gut? Nein. Sie ist nicht mein Fall. Vielleicht brauchte sie Therapie so dringend wie Tommy Smith, vielleicht noch dringender. Vielleicht sollten Sie das am besten wissen. Und vielleicht sind Sie jemand, der Therapie selektiv praktiziert. Nur Männer. Lassen wir das. Wer waren in der Zeit, in der Sie sich hier herumtrieb, Ihre nächsten Freunde? Fergus Jenkins, würde ich sagen. Tommy Smith. Jenkins noch da? Er ist verschwunden, auf irgendeine Party. Und Smith? Nach Hause gegangen. Und wo ist nach Hause? Daisy wird seine Adresse wissen. Die gute Daisy. Was würden wir ohne sie machen? Ich glaube, ich sollte Ihnen Ihre Guinea wieder zurückgeben. Das können Sie nicht tun. Warum nicht, bitte? Ich bin auch ein Therapieanwärter. Das könnte Ihr einzig wahrer Satz heute Abend gewesen sein. Möglich, ja. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, werden Sie nie wissen, warum. Sie sind gern mysteriös, wie? Nicht gern. Nur hilft manchmal nichts anderes. Und das Mysteriöse ist, als Sie vorhin die Adresse von Smith nicht wussten, habe ich mich gefreut. Na, was sagen Sie? Ist das mysteriös oder nicht? Ich bekam die Adresse, jawohl, von der unschätzbaren Daisy und ging in die Nacht hinaus. Ein neuer Mond hing am Himmel, eine zarte, absolut perfekte Sichel. Und ich ließ mein Kleingeld klimpern in der Tasche und dachte nach über Therapie und Therapeutinnen. Tommy Smith hatte sein Domizil am Ende von 10.000 Stufen. Die Tür mit seinem Namensschild stand offen und der Raum dahinter lag in Dunkelheit. Ich rief seinen Namen. Smith? Smith? Sind Sie da, Tommy Smith? Ja, er war da. Saß in einem Stuhl und starrte mich an. Amüsiert, wie mir schien. Und mitten in der Stirn hatte er ein kleines, sauberes, blauschwarzes Loch. Dieses Land braucht einen Innenminister, der sich auf Innenausstattung versteht und der die Polizeireviere neu dekoriert, um die Tatsache zu demonstrieren, dass ein der Ordnung gewidmetes Leben sich lohnt. Dicker gepflegter Bodenbelag, Tapeten mit Bambusrelief, verrückte finnische Möbel. Dazu vielleicht ein heiteres Popgemälde von Krippens Totenmaske. Oder einfach ein paar anregende Kleinigkeiten, die die Polypen sich selbst mitgebracht haben. Aus den Ferien beim Taj Mahal oder in Bali. Oder vom Sonntagsausflug. Mein Polizeirevier in seiner Blöße bedürfte dringend einer Spendenaktion. Seine Ausstattung bestand im Wesentlichen aus Inspektor Gordons dicker, gepflegter Feindseligkeit. Also raus damit, Gardner. Womit? Na, mit der Geschichte. Die ist kurz. Na, umso besser. Ein Mann wurde umgebracht. Von Ihnen? Ja, mit einem Schokoladenrevolver, den ich anschließend aufgegessen habe. Herrgott nochmal, Gardner. Ich denke, wir halten uns besser an meine Spielregeln. Und die wären? Ich stelle die Fragen, Sie geben die Antworten. Altbewährt und einfach. Ja, und wenn Ihnen meine Antworten nicht gefallen? Sie müssen mir gefallen, sonst akzeptiere ich Sie nicht. Ein Inspektor ist ein Inspektor ist ein Inspektor. Was Inspektor? Nur für jemand, der sich unsicher fühlt oder schuldig. Oder beides. Also, stellen Sie Ihre Fragen. Was brachte Sie mit Smith zusammen? Das dürften Sie doch wissen. Ich möchte gern bestätigt hören, was ich vermute. Gay Simpson. Jawohl. Und was hatte Gay Simpson mit Smith zu schaffen? Ja, das eben wollte ich herausfinden. Aber eine Beziehung bestand? Zweifellos. Und aus welcher sicheren Quelle haben Sie das? Vom Gorman Art Center. Oh, unter den Blumenkindern sehe ich Sie nicht so ganz. Mich nicht, Botaniker, meinen Sie? Mit wem haben Sie gesprochen dort? Der Bossin. Judy Clark. Genau der, jawohl. Ja. Ein charmantes Mädchen. Höchst charmantes Mädchen. Und reich dazu? Reich? Nein? Nein. Ja, sie hat, was sie braucht und irgendwann mal wird sie auch ganz schön was erben, aber dass Hanni sie jetzt schon sonderlich verwöhnt, das glaube ich nicht. Hanni? Ihr Onkel. Der Wettbüro-Scheich? Ja, Hanni Gorman. Aber nicht im Ernst, Hanni. Doch. Hanni Gorman, nee, das ist zu viel. Laden Sie mich bitte ein, wenn Sie ihm das verpassen. Warum? Ist er ein rabiater Mensch? Hanni? Mal überlegen. Ja, er muss schon fast 60 sein. Trotzdem würde ich 10-1 auf ihn setzen. Dann hoffen wir mal, das große Hauen und Stechen findet nicht statt. Was noch? Smith war rauschgiftsüchtig. Sie sagen mir immer zu Dinge, die ich schon weiß. Ich berücksichtige eben Ihr Überlegenheitsbedürfnis. Er war eine Zeit lang registriert. Dann hat er eine Entziehungskur mitgemacht. Das hieß, er sei geheilt. Er ist rückfällig geworden. Wie die meisten. Gay Simpson war nie registriert, wie? Vielleicht war sie nie süchtig. Für jemand, der ihr nahe stand, wissen Sie bemerkenswert wenig. Zu wenig. Und zu viel. Noch was, was Sie mir zu erzählen hätten? Sie haben bereits mein Innerstes nach außen gekehrt. Und mit welchem Erfolg? Ach, ja, jetzt schmeiß ich sie raus. Aber vorher darf ich Ihr mageres Wissen über Gay Simpson noch ein wenig bereichern. Ja? Dieser Mord an Smith drängt eine lähmende Schlussfolgerung auf. Lähmen Sie mich. Die Dame, nach der Sie suchen, ist tot. Ich ging hinaus in etwas, das noch nicht Dämmerung war und nicht mehr Nacht. Ein Milchkarren klimperte vorbei mit Kleingeldgeräusch. Die Busse fuhren noch mit Licht. Im Hotel gab es immer noch die Decke mit dem diagonalen Riss, der zuerst aussah wie der Lauf des Amazonas oder vielleicht wie ein prähistorischer Kakerlak oder auch wie die 4 Uhr früh Unterschrift eines Betrunkenen und zum Schluss wie gar nichts. Die Dame, nach der Sie suchen, ist tot. Wenn das stimmte, was dann? Adieu und Dankeschön für sehr viel weniger als nichts. Damals in Kensington, damals in Manchester. Damals in, wer zählt's? Tipp blind auf eine Karte und da ist bestimmt ein Damals in. Die Dame, nach der Sie suchen, ist tot. Warum dann also dieser Jünglingsschmerz? Diese törichte, törichte Trauer? Was hatte ich verloren, was verloren zu nennen wäre? Ja? Ist das Steve Gardner? Er ist es. Hier ist Judy Clark. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden. Wie viel Uhr ist es? 9:50, habe ich Sie geweckt? Ja. Und nein. Ach, tut mir leid. Woher wussten Sie, dass Sie mich hier finden? Von jemandem im Gorman Art Center. Aha. Von Daisy. In den Morgenzeitungen steht die Sache mit Tommy Smith. Ja? War es sehr scheußlich? Das Blut tröpfelte nur. Hat das Ganze mit Gay Simpson zu tun? Wirklich? Sie haben sie noch nicht gefunden? Nein, noch nicht. Ich möchte Ihnen gern helfen. Nein. Ich meine, ich kenne die Szenerie. Ich habe Nein gesagt. Und warum? Sie stehen zu gut mit der Polizei. Oh, Verzeihung, da komme ich nicht mit. Inspektor Gordon sagt... Sie seien ein charmantes, ein höchst charmantes Mädchen. Und? Das reicht, oder? Er hat Ihnen aber nicht gesagt, dass ich von irischen Eltern abstamme. Hören Sie. Dass ich Katholikin bin. Keine sehr gute, aber immerhin Katholikin. Was tut das zur Sache? Kein Hintergrund, der unbedingt Polizeispitzel hervorbringt, oder? Auch keiner, der unbedingt keine hervorbringt. Sie hören sich an wie ein Mann, der etwas zu verbergen hat. Ich bin ein Mann, der etwas zu tun hat. Und das möchte ich auf meine Weise tun. Sie sind ein Klischee. Wenn Sie nichts dagegen haben. Ich kenne Sie aus 100 lausigen Westerns. Sie kommen in die Stadt geritten, niemand weiß, wer Sie sind, woher Sie kommen, alle sind gegen Sie, niemand stellt sich auf Ihre Seite, aber Sie brauchen ja niemanden. Sie misten aus in der Stadt, stellen Recht und Ordnung wieder her. Ganz allein. Nach vollbrachter Tat reiten Sie davon der sinkenden Sonne entgegen. Große Sache. Sie sagen es. Große Sache. Ich glaube, ich hab's. Sie fürchten sich vor mir. Was haben Sie so Fürchterliches an sich? Nicht mehr als alle, aber Sie fürchten sich, stimmt's? Nein. Geben Sie es doch zu. Also hören Sie, warum verschwinden Sie nicht wieder? Mit Vergnügen. Aber wenn Sie Ihre Nadel lang genug beschaut haben, meine Nummer steht im Telefonbuch. Und dann läutete wieder das Telefon. Steve Gardner, ja? Nicht zu grimmig, Mr. Gardner. Sonst kriege ich ja Angst. Sie mal wieder. Bedauerlicherweise. Und was plagt Sie heute? Sie, Mr. Gardner. Immer noch. Ich dachte schon, der verblichene Tommy Smith vielleicht. Ach ja, der arme Tommy. Ich fürchte, er hatte etwas zu hochfliegende Ideen. Ja, und jemand hat ihn auf den Boden der Tatsachen herabgeholt. Ja, Mr. Gardner. Wusste er zu viel über Gay Simpson? Mein lieber Freund, Sie sind ja völlig besessen. Mit anderen Worten, ja. Warum hören Sie nicht auf, sich um die Dame zu kümmern, Mr. Gardner? Die besten Jahre Ihres Lebens haben Sie damit verbracht. Mann, welch wahres Wort. Eben. Und es geht ihr ja ausgezeichnet. Also fahren Sie nach Hause und geben Sie Ruhe. Und wenn ich nicht will? Ich muss leider darauf bestehen. Haben Sie Ihre Post heute Morgen schon bekommen? Warum? Also nicht. Naja, es sollte eigentlich eine Überraschung werden. Ich schlage vor, wir legen jetzt auf. Nein, nein, warten Sie. Also, ich habe Ihnen ein Ticket für den 21 Uhr Flug nach London geschickt. Sehr fürsorglich. Bin ich, ja. Und für den Fall, dass Sie Angst haben vor dem Fliegen, habe ich eine Bahnfahrkarte mitgeschickt. Erster Klasse Schlafwagen. Single natürlich. Für den 23.30 Uhr. Heute. Was Sie nicht alles denken? Ich denke vor allem daran, dass London Sie sicher schon sehr vermisst. Ich reise heute Abend nach London zurück. Aha. Unter einer Bedingung. Ich höre. Unter der Bedingung, dass Gay Simpson mit mir kommt. Ich habe schon einmal gesagt, dass ich nichts von Ihnen wissen will. Gut, ich reise nach London zurück, wenn sie ans Telefon kommt und mir das selbst sagt. Sie will nicht mal sprechen mit Ihnen. Ich muss gestehen, das kommt mir merkwürdig vor. Nach allem, was wir uns, wie es so schön heißt, bedeutet haben. Sie hasst sie. Auch damit könnte ich lernen zu leben, vermutlich, wenn ich es aus Ihrem eigenen Munde hören würde. Sie sind ein Idiot. Möglich. Mit einem Idioten zu argumentieren ist witzlos. Und wohin schicke ich die Fahrkarten zurück? Weder hierhin noch dorthin. Sie benutzen eine von beiden, Flug oder Zug, heute Abend. Und wenn ich morgen immer noch da bin? Dann sind Sie nicht mehr lang. Das war der Moment, in dem ich fast aufgesteckt hätte. Ich stand am Fenster und sah auf die Docks, auf das olivgrüne Wasser und die Wappenschornsteine der Schiffe und die verstädterten Möwen und einen kleinen fetten Mann in einem Ruderboot. Er trug einen Bowler und ich fragte mich, warum. Aber das gehörte mal wieder zu den tausend und einen Dingen, die ich voraussichtlich nie wissen würde. Die Fahrkarten erwarteten mich unten am Empfang, wie avisiert. Die Portiöse sah mir zu, als ich sie zerriss. Ihrem Blick nach hielt sie mich für übergeschnappt, beziehungsweise stinkreich, beziehungsweise im günstigsten Fall reisemüde. Tja, dachte ich bei mir, während ich die Schnitzel in einen eleganten Messingkübel flattern ließ. Das war das. Ich ging in die Bar, die sich langsam füllte mit stämmigen, von chirurgisch begabter Schneiderhand in teure Anzüge maßgerecht eingepassten Männern. Was soll's sein, Sir? Negroni. Ein Negroni. Haben Sie ein Telefonbuch da? Glasgow? Ja. Bitte. Danke. Clark. John. John. John. John. Clark Judy. Eine Krone, Sir. Ah, danke. Sie können ein Apparat hier benutzen. Zu öffentlich. Sie wohnte auf der rechten, auf der richtigen, auf der reichen Seite. Eine Straße bestand mit manikürten Bäumen in Reih und Glied. Große, kühle Villen mit Garagen für drei Autos. Eins für den Herrn, eins für die Dame, eins für die aushäusigen Abende des Au-pair-Mädchens. Dann ein Platz mit reizenden alten, in einzelne Apartments aufgeteilten Häusern. 9 Stufen und rechts vom Eingang Namensschilder mit den dazugehörigen Knöpfen. Ich drückte auf den neben Clark und ihre Sprechanlage verzerrte Stimme quakte in mein Ohr. Wer ist da? Sie kennen mich aus 100 lausigen Westerns. Kommen Sie rauf! Es war eine sehr schöne Wohnung. Kühl und elegant wie sie selbst. An den weißen Wänden ein paar gute Bilder, Farbe wo nötig, die richtige Menge Blumen, die Möbel nicht aggressiv. Eine einzige Fotografie, gerahmt, auf der ein Ehepaar mittleren Alters sich und die Welt anlachte. Meine Eltern. Aha. Sie sind bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen, auf einer Pilgerfahrt nach Lourdes. Kein Witz? Kein Witz. Und was führt Sie hierher? Darüber muss ich noch nachdenken. Hübsche Musik. Gefällt sie Ihnen? Was ist es? Erik Satie. Aha, sehr gut. Also Hilfe lehnen Sie ab? Also Hilfe lehne ich ab? Wer will mir denn helfen? Sie und Ihr Komiker-Center spielen Wir wissen von nichts. Ihr Freund auf der Polizei, der so von Ihnen schwärmt, will mich um jeden Preis entmutigen. Und irgendein namenloser Daueranrufer versucht, mir die Hölle heiß zu machen. Mit Erfolg? Er ist nicht ungeschickt. Also man kann gewiss nicht sagen, dass ich mit Hilfeangeboten überschwemmt worden wäre. Und dabei will ich nur eins. Herausfinden, was passiert ist mit einem Menschen, der mir etwas bedeutet. Wie und warum auch mir etwas bedeutet. Ein armer Orpheus in der bösen Unterwelt. Es war einmal ein großer Musikus, der verzweifelt im Hades nach seiner toten Frau suchte und als Resultat eines steinerweichenden Solokonzerts vom Gott der Unterwelt auch die Erlaubnis bekam, sie wieder mit nach Hause zu nehmen. Allerdings mit einer kleinen einschränkenden Bedingung, dass er sich auf dem Heimweg nicht nach ihr umsehen dürfe. Er hielt es aber nicht aus, nicht zu wissen, ob die Angebetete ihm wirklich folgte und sah sich dann doch um. Auf Nimmerwiedersehen. Die Geschichte meinen Sie, ja? Mhm. Die ist sehr schön. Nur lief es anders. Aha. Ganz anders. Er hielt es bestens aus, sich nicht umzusehen. Er wusste, dass sie ihm folgte. Aber dann fiel ihm plötzlich ein, dass sie niemals und nirgends pünktlich sein konnte. Dass sie unfähig war, mit Geld umzugehen. Dass man überall im Bad in Gesichtscreme griff. Oder in Pfützen trat. Von tropfenden Strümpfen und Höschen. Dass sie nach Bedarf weinen konnte, wenn sie nicht gerade mit ihrem gekünstelten kleinen Lachen die Wände hochtrieb. Und dass sie sich für unwiderstehlich hielt. Und so weiter und so weiter. All das fiel ihm plötzlich ein und er wischte sich den Sand aus den Augen und schrie nie wieder. Und sah sich um. In voller böser Absicht. Jawohl. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, wie? Meinen Sie? Ja. Und was tue ich jetzt? Suchen Sie sich jemand anderen. Einfach so? Ja. Sie kommen mir vor wie ein Doktor von Charles Dickens, der seinen hungernden armen Hühnchen Champagner und eine lange Seereise empfiehlt. Ich meinte nur, dass Sie anfangen sollten, an die Möglichkeit einer anderen zu glauben. Halte die Hand auf und es regnet hinein. Frei nach Staatsrat Jacomocci. Warum nicht? Es regnet sowieso schon zu viel. Suchen Sie sich eine andere. Irgendwelche Vorschläge? Vorschläge? Sie zum Beispiel? Kaum. Warum nicht? Sie würden ein gutes Werk tun. Davon müsste ich erst überzeugt sein. Dann kommen Sie. Lassen Sie sich überzeugen. Ein andermal. Wenn ich mich selbst überzeugt habe. Sie sind ganz schön angeschlagen, wie? Höchstens scheinbar. In Wirklichkeit bin ich so eiseskühl wie Sie. Ich glaube, wir müssen Gay Simpson finden, ehe Sie größeren Schaden anrichten. In die Unterwelt hinabsteigen, à la Greg. Erst, glaube ich, sollten wir etwas anderes versuchen. Und was schlagen Mademoiselle vor? Flower Power. Unten vor dem Haus hatte sie einen kleinen roten Wagen stehen. Keine wilde Sache. Ein kühles, vertrauenerweckendes Stück Technik. Jederzeit und überall passend. Wenn auch Hanni seine Nichte nicht verwöhnte, kurz hielt er sie nicht. Wir fuhren durch die Oktoberstraßen. Die Luft wurde kühler, die Straßen schäbiger. Schließlich hielten wir vor einem Mietshaus. Grau, fleckig und kurz vor dem Einsturz. Nummer 21, zweiter Stock rechts. Und da wohnt? Der Biber Butzermann. Die Tür rechter Hand im zweiten Stock aus schwarzer Mooreiche war mit den verschiedensten Informationen bekleidet. Fergus Jenkins hoch oben, unten irgendwo die Potthöhle und in der Mitte breit Flower Power. Judy läutete. Alles blieb stumm. Vielleicht läutete drinnen nur eine Glockenblume oder sowas. Judy versuchte es noch einmal und nach einer Weile wurde tatsächlich geöffnet. Ein Mädchen stand auf der Schwelle. Sie war jung und hatte dunkles, fettiges, stirnbandumschlungenes Haar. Möglicherweise war sie hübsch, aber die blau-gelben Farbstreifen im Gesicht ließen ein abschließendes Urteil nicht zu. Sie trug einen volantbesetzten Kartoffelsack. Der Dreck an ihren Füßen war schlechterdings obszön. Insgesamt sah sie aus wie eine Minnehaha der Slum-Beseitigung. Sie starrte mich an und ließ sieben Silben fallen. Keine gute Ausstrahlung. Wer? Ich? Ja, Sie. Ja. Bringen Sie mich zu Ihrem Vorsitzenden. Elfie, wir möchten gern mit Fergus sprechen. Fergus meditiert. Elfie, wir möchten gern mit Fergus sprechen. Der Mann hier hat keine gute Ausstrahlung. Das ist ja irre. Also kommen Sie rein. Die Decke war lila, die Wände in Orange, Zitrone, Erdbeer, Vanille, Schokolade. Eine psychedelische Eiscremebude. Gemälde jeglicher Art und jeglichen Inhalts, aber aprägardistisch. Jugendstilplakate, ein Union Jack. Fergus saß in der Mitte des Raums, im Lotussitz. Er trug einen Kaftan und hatte einen Rosenkranz und ein Glöckchen um den Hals. Auf dem Kopf einen Kranz aus Plastikblumen. Auch sonst war er über und über mit Blumen bedeckt. Blumen, Blumen, Blumen. Da saß er. Um beerdigt oder begossen zu werden, fragte ich mich. Es roch durchdringend nach Weihrauch und noch was. Und es ertönte Musik, natürlich. Ravi Shankar, natürlich. Oder was Ähnliches. Fergus ist nicht da, natürlich. Weit weg mit seiner knospenden Seele. Frieden und Liebe für Sie. Das ist Steve Gardner, Fergus. Er sei willkommen, wenn er mit Liebe kommt. Wenn nicht, auch. Keine gute Ausstrahlung. Wer hat dieses Vöglein eigentlich das Sprechen gelehrt? Sie ist neu in der Liebe. Fergus, wir Still. Ein Gedicht kommt. Notizblock, Puppe. Das Band läuft. Ich hatte eine Amsel, die lehrte ich pfeifen. Die gesammelten Werke von James Baldwin. Bis eines Tages meine Amsel in einen Kessel frisch bereiteten Teers fiel und an Entfremdung starb. Fantastisch. Und nennen werde ich das Gedicht, glaube ich, Dr. Livingston. Fertig? Wann kann man schon sagen, fertig bei einem schöpferischen Prozess? Sie ärgern sich über irgendetwas? Richtig. Ärger ist eine Verschwendung von Substanz. Unsere Gesellschaft basiert auf Verschwendung. Dann ist unsere Gesellschaft falsch. Fergus, wir wollten mit dir über Gay Simpson sprechen. Gay Simpson ist tot. Weißt du, was du da sagst, Fergus? Sie ist schön. Sie bewegt sich wie ein süßes Tier, aber innen ist sie tot. Wann hast du sie zuletzt gesehen, Fergus? Ich erinnere mich nicht. Am Abend nach seiner ersten Dichterlesung kam sie mit hierher. Und wie war ihre Ausstrahlung? Schlecht. Hat sie irgendetwas gesagt, Fergus? Etwas erzählt? Einzelheiten weiß ich nicht mehr. Wir haben geraucht. Pott? Was sonst bitte? Tommy Smith ist tot, Fergus. Wir gehen alle dahin. Aber damit sind wir nicht tot, sagt Fergus. Nicht richtig. Wir strahlen nur nichts mehr aus. Fergus, Gay Simpson. Denk nach, bitte, ob du dich nicht doch an etwas erinnerst. Sie hatte Angst. Die Angst war zu riechen. Geranien riechen so. Wovor hatte sie Angst? Ihre Angst gehörte nicht in meine Welt. Ja, was sind Sie denn? Ein Marsmensch oder was? Schreien Sie nicht so an! Ja, nicht, bitte. Aber wenn du dich doch noch an etwas erinnerst, dann sagst du es uns, Fergus, ja? Ich lehne es ab, mich an irgendetwas zu erinnern, was andere Menschenwesen in Schwierigkeiten bringt. Aber darum geht es doch nicht, Fergus. Wir müssen einander lieben oder wir sterben. Gib Judy eine Blume, Elfie. Eine echte. Hier, Judy, eine Nelke. Danke. Und hier eine für Sie. Danke. Elfie. Ihr sucht nach Gay Simpson. Gay Simpson war auch auf der Suche. Sie suchte den Pfad. Wir alle suchen den Pfad. Und wer weiß, vielleicht hat sie ihn gefunden. Vielleicht hat sie den Pfad gefunden. Vielleicht hat sie den Pfad gefunden. Wir stiegen die kaputten Stufen wieder hinunter. In der Hand unsere welken Nelken. Und im Geiste sah ich ein Mädchen in einem safrangelben Minigewand, das durch eine steinige Landschaft wanderte, gelegentlich einen Jaks zulächelte und hin und wieder anhielt, um eine Tasse Tee mit ranziger Butter zu sich zu nehmen. Dass die meiste Zeit aber eine massiv goldene Gebetsmühle aus einem teuren Bond Street Juweliergeschäft schwang. Sie suchte den Pfad. Und hinter ihr her, Blasen an den Füßen, keuchte ein erschöpfter, schwitzender Orpheus und hauchte: Sieh dich um, sieh dich um. Warum siehst du dich denn nicht um und machst diesem elenden Geschäft ein Ende? Aber sie sah sich nicht um, sie sah sich nicht um. Und würde es nie tun, möglicherweise. Nicht bis in alle Ewigkeit. Wohin wollen Sie jetzt? Kann ich Sie irgendwo absetzen? Ich könnte was zu trinken vertragen. Irgendein bestimmtes Lokal? Ganz gleich, die Bar in meinem Hotel. Gut. Die Bar bot den gewissen für den Abend eröffnet Anblick. Aber wir waren nicht die ersten Gäste. Ein junger Mann saß schon da. Gut aussehend auf E-Type-Manier. Gut angezogen auch. Mit einer Krawatte, bei deren Aushändigung gleich ein Top-Posten mitgereicht wird. Der Barmann sah erst mich an, dann Judy und lächelte ein diskretes Lächeln. Eine Kroni, Sir. Und für die Lady? Tomatensaft. Eine Kroni, ein Tomatensaft. Sie trinken keinen Alkohol? Selten. Das brave katholische Mädchen? Ich mag das Gefühl nicht, wenn man die Kontrolle verliert. Bewusstseinserweiterung nennt man wie das. Wie man es auch nennt, ich mag es. Was die Vermutung nahelegt, dass Sie irgendwann mal die Kontrolle verloren haben. Es legt die Vermutung nahe, dass... Oh, ein Tomatensaft, danke. Eine Kroni. Wo haben Sie das Halsband her? Was zum Teufel ist... Wo haben Sie das Halsband her? Ich glaube, Sie bleiben besser bei Ihrem Gin. Ich bin nicht betrunken und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Jetzt hören Sie mal, mein schlechter Sie halten sich da raus. Mr. Und Sie auch, ich spreche mit der Dame da. Also... Würden Sie jetzt bitte... Nein, lassen wir den Gentleman doch gewähren. Ich habe Sie etwas gefragt. In der Tat, das haben Sie und Sie bekommen auch Antwort, aber vorher noch was anderes. Was fällt Ihnen ein? Ist eine Ohrfeige nicht die empfohlene Behandlung bei Hysterie? Ich... So. Und was war da mit dem Halsband? Das Halsband, das Sie tragen. Das habe ich gekauft. Ein gleiches vielleicht. Könnte man sich nicht darauf einigen? Nein, nein. Mir wurde versichert, dass es ein Einzelstück ist. Handgearbeitet. Wäre es sehr taktlos zu fragen, für wen Sie es gekauft haben? Für ein Mädchen. Ich habe es für ein Mädchen gekauft. Sie heißt Gay Simpson. Fünf Finger machen eine Hand. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Bart und Hubert von Bechtolzheim. Erster Teil. Es sprachen Steve Gardner, Hans-Peter Halwachs. Todd, Fritz Schröder-Jahn. Kriminalinspektor Gordon, Horst Michael Neuze. Tommy Smith, Walter Adler. Daisy, Ilona Wiedem. Fergus Jenkins, Ernst Jacobi. Judy Clark, Christine Davis. Elfie, Wiebke Paritz. Geoffrey Taylor, Bodo Primus. Sowie Arnulf Schumacher, Hans Bernhard und Alexander Hegart. Regie führte Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1969.